Kapitel 9. Der Handelstrick. Wie die Siegner mit überteuerten Mieten Fantasiebewertungen für ihre Immobilien erzielt. Das Galeria-Haus in der Hohen Straße ist dem Kölner und der Kölnerin fast so vertraut wie der Dom. Vor mehr als 100 Jahren ließ der wohlhabende jüdische Kaufmann Leonard Tietz in bester Lage einen neoklassizistischen Prachtbau nach französischem Vorbild errichten. Auf 4 Etagen gab es feinste Ware, vom Damenstrumpf bis zum Eau de Toilette für den Herrn. Noch immer, jedes Jahr kurz vor Weihnachten, drücken sich Kinder an den Schaufenstern des beeindruckenden Hauses die Nasen platt. Dann bewegen sich plüschige Steif-Teddybären, Pinguine oder Eichhörnchen in kunstvollen Schneelandschaften. Doch die schöne Fassade des Galeria-Hauses täuscht. Vom Glanz vergangener Jahre ist in dem Warenhaus kaum noch etwas zu spüren, wie auch Walter Dröge erfahren musste. Der Seniorchef des gleichnamigen Beratungs- und Investmenthauses in Düsseldorf startete als Berater. Inzwischen setzt sein Unternehmen, das ihm zusammen mit seinem Sohn gehört, jährlich 2-stellige Milliarden-Euro-Beträge um. In der Szene ist er als Turnaround-König bekannt. Mit seiner Mannschaft hat er etwa den angeschlagenen Online-Buchhändler Weltbild aufgekauft. Anfang 2024 dann interessierte er sich für die Übernahme eines Teils der Galeria-Häuser. Die Siegner Retail Selection AG, mit Sitz in der Schweiz, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört, hatte angekündigt, die Gesellschaft abzuwickeln. Galeria stand damit zum Verkauf. Um sich einen Eindruck vom Zustand der Warenhauskette zu verschaffen, entsendet Dröge seine Leute in Filialen, so auch einen Mitarbeiter zum Probeshopping in das Kölner Haus. Das Bild, das sich dem Dröge-Berater bietet, war trauriger als der Aschermittwoch für Vollblut-Karnevalisten. Abgesperrte Rolltreppen, die oberste Etage hat Galeria längst aufgegeben. Aus der einstigen Delikatessenabteilung ist ein besserer Supermarkt geworden. Da könne man nur den Schlüssel nehmen, abschließen und nie wieder öffnen, soll Walter Dröge dem Galeria-Management gesagt haben, heißt es aus seinem Umfeld. Niemand habe widersprochen. Galeria in Köln hat ganz offensichtlich einen beträchtlichen Investitionsstau. Normalerweise ziehen Mängel wie ein gestückelter Fußboden oder kaum nutzbare Flächen Chancen auf Mietnachlässe nach sich. Nicht so bei Galeria. Für das Haus in der Hohen Straße hat der Vermieter jährlich rund 19 Millionen Euro aufgerufen. Das entspricht rund 30% vom Umsatz. Als marktüblich gelten 6-10%. Wer so gierig war? Die Galeria-Mutter Siegner. Zahlen möchte ich nicht nennen, sagt der Chef des Kölner Kaufhofs, Harry Benzrath, dem Kölner Stadtanzeiger Ende 2023. Aber lassen Sie es mich so sagen. Mieten deutlich oberhalb dessen, was alle mir bekannten Einzelhandelsexperten als zu hoch bezeichnen, sind eine enorme Belastung für das Geschäft. Die Hohe Straße ist nicht dasselbe wie die Champs-Élysées in Paris. Wenn etwas im Siegnerreich nicht verhandelbar war, dann waren es die Mieten der Siegner-eigenen Galeria-Häuser. In Frankfurt lagen sie bei etwa 25% vom Umsatz, selbst in B-Städten wie Mannheim fielen sie mit 19% so hoch aus, dass sich das Geschäft nicht rechnen konnte. Insgesamt rund 200 Millionen Euro Mieten für die 18 Häuser flossen so jährlich an die Siegner. Einige der Häuser werde man nicht schwarz bekommen, sagte ein Top-Manager von Galeria. Zumal die Warenhäuser nicht nur die Miete aufbringen mussten, sondern auch sämtliche Betriebskosten und die Reparaturen an Dach und Fach, also Fassade, Dach und Fenstern, selbst tragen mussten. Abzockverträge, in der Branche unter dem Euphemismus Triple-Net-Mieten bekannt. Aber warum störte es den Mutterkonzern nur wenig, dass die Tochter nicht profitabel wirtschaften konnte? Die Antwort liegt im Kerngeschäft Benkos, den Immobilien. Die Mietzahlungen Galerias an die Siegner-Mutter stützten das System Benko. Mit ihnen hat er über Jahre den Wert seiner Immobilien aufgeblasen. Denn der Wert einer Immobilie in der Bilanz bemisst sich nicht nur nach Lage und Zustand. Entscheidend sind auch Faktoren wie die allgemeine Entwicklung der Immobilienpreise, vor allem aber die der Mieten, die für das jeweilige Haus bezahlt werden. Die Mieten sind ein immer wiederkehrendes Thema gewesen zwischen den Warenhausmanagern und Benko. Er habe stets gesagt, egal was jetzt in die Businesspläne reingeschrieben werde, aus den Warenhäusern Dividenden auszuzahlen, das halte er für höchst unrealistisch, angesichts der hohen Mieten, erinnert sich ein Ehemaliger an Diskussionen mit dem Gründer. Dem war's egal. Galeria und die deutschen Luxuskaufhäuser standen für rund 50% der Siegner Mieteinnahmen, ein Klumpenrisiko, was den Investoren lange verborgen blieb.